Passion. Komm, es gibt Lust, Begierde. Doch wenn du mit mir kommst, schönes Kind, du schönes Kind, bekommst du es umsonst. Illusionen, Fantasien und Unterwerfungsträume. Illusion!